Erstes Kapitel. Teufelsreime und Mysterien. Das Mittelalter. Fall und Erlösung. Der Stürze waren zwei gleich, von denen kam der Tod. Des Teufels und auch Adams Fall, ich meine. Drauf kam uns Gott zu helfen, wie er gebot. Nun merket, wie die Sonne wohl alles Glas durchscheint. Seit schwanger war die Mutter reine, die Christ gebar, und dennoch Jungfer reine. Sein Geburt, Tauf und Martha löste uns allgemeine. Da er vom Tod erstand, so ward uns Trost gegeben, dass wir in ihm und er in uns soll ewiglich leben. Nur in wenigen Gedichten des Mittelalters ist vom Teufel die Rede, bei Stricker und bei unbekannten Dichtern des 13. Jahrhunderts. Das Gedicht Fall und Erlösung stammt aus dem Anhang der Heidelberger Freidankschrift, ähnlich wie andere Texte, die sich mit dem Sündenfall befassen. Häufiger als im Gedicht aber treffen wir den Höllenfürsten in den großen Mysterienspielen, den Weihnachts-, Passions- und Osterspielen, die von Jahrhundert zu Jahrhundert mit immer größerem Aufwand von allen Ständen auf den großen Plätzen der Städte aufgeführt wurden, nachdem die Kirchen für diese Spiele zu eng geworden waren.